Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute ein Hörspiel von Hermann Bohlen. Lebensabend in Übersee. Sha Ji Jing Ho. Ein Huhn schlachten, um die Affen einzuschüchtern. Das Stück gelangte in diesem Jahr in die Endauswahl zum renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Worum geht es? Um ein Gedankenexperiment, das in einer nicht allzu fernen Zukunft zu spielen scheint. Was passiert in einer alternden Gesellschaft, die den Zusammenbruch ihrer Pflegeversicherungssysteme fürchtet? Man lagert das Problem aus und erfindet das Modell Ruhestand im Ausland. Produziert wurde das Stück im vergangenen Jahr vom Westdeutschen Rundfunk. Die Regie lag in den Händen von Hermann Bohlen und Judith Lorenz. Oh, ein bisschen Ordnung machen hier. Wo kommt das? Staub. Wenn man bedenkt, was braucht der Mensch in Deutschland pro Woche zum Leben und demgegenüber stellt 2 Wochen Antalya All-Inclusive mit An-Abflug Schönefeld, dann ist klar, wir würden als Gesellschaft billiger fahren, wenn wir einen großen Teil unserer Mitbewohner in Urlaub schickten. Ohne Rückflugticket? Dauerhaft. Gleich vor Ort einzuäschern. Nachdem diese Überlegungen die Runde gemacht hatten und das Modell für den erwerbsfähigen Teil der Bevölkerung durchgerechnet worden war, hieß es, muss ja nicht sein. Aber was ist mit den Rentnern? Alle geht hoch, seid hier! Lebensabend in Übersee. Sha Ji Jing Ho. Hörspiel von Hermann Bohlen. So. Angeles Resort Group, mein Name ist Premilingi und begrüßen Sie herzlich. Was? Angeles Resort Hotline. Mein Name ist Premilingi und begrüßen Sie herzlich. Annegret Potthoff, guten Tag. Guten Tag, Frau Potthoff. Was kann ich für Sie tun? Mein Bett war heute wieder nicht gemacht. Bett war nicht gemacht? Ja. Yeah. Sauber, oder? Sauber, ja. Aber nicht gemacht. Nicht gemacht. In Ordnung. Nein, nicht in Ordnung. Ich möchte, dass es gemacht wird. So wie im Prospekt beschrieben. Okay. Wie von Geisterhand wird Ihr Bett am frühen Morgen gemacht. Ja, sofort das Problem werden wir für Sie lösen. Haben Sie einen schönen Morgen? Was, bitte? Haben Sie einen schönen Morgen? Ich habe einen schönen Morgen, danke. Gleichfalls. Ja, der ist da. Ich muss fragen, welches Resort bewohnen Sie und Kundennummer? Ich bin in Dalische. Dalische, das ist, bitte? In der Pampa im Südwesten Chinas. Provinz Yunnan. Okay, Frau Potthoff, dann geben Sie mir... Potthoff. Okay, Potthoff. Der macht mich wahnsinnig. Dann geben Sie mir erstmal Ihre Kundennummer. 0 0 1 0 0 1 1. Ja. 0 1 0 Strich 10. Okay, alles klar. Frau Potthoff, Sie haben Basistarif Lebensabend. Da ist frisches Bettwäsche inklusive, aber nicht Geisterhandservice. Schade. Kann ich sonst was für Sie tun? Vielleicht ein Wellnesspaket? Nein, danke. Für Sie auch? Sicher. Danke, danke, das war's. Dann wünschen wir Ihnen noch schönen Tag. Ja, den mache ich mir. Fritz! Hallo, Fritz! Hallo? Aufstehen! Annegret, ja? Bitte klappe den Monitor auf. Had je wacht? Mijn monitor is geschlossen. Blöd, man. Dan kan ik den ruhestand fürrichten. Guten Tag. Ich habe den ruhestand beendet. Gut. Schläft noch. Kontaktpol derzeit nicht aktiv? Derzeit nicht aktiv. Wie viel Uhr ist es bei ihm jetzt? 10 minus 6? 4 Uhr früh, naja. Schläft er noch? Na, dann ist es bei Mareike im Buxtehude auch 4. Ach, da gehe ich jetzt spazieren. Kurz mal gucken, wie das Wetter ist. Wie immer schön. Ach nee, wo wir gerade dabei sind. Post. Post. Abrufen. Gut. Keine Post. Man kann ja nicht im Schlaf diktieren. Der holde Poldi. Herr Ludwig, wie haben Sie... Als ich 68 wurde, habe ich abends den Ordner rausgenommen mit meinen Papieren drin, nachgesehen. Was kriege ich raus, wenn ich in Rente gehe? Und kommen die gesetzlich geforderten 487.800 Sicherheit zusammen, um in Deutschland bleiben zu können? Nein. Schaffe ich nicht. Das war erstmal ein Schock. Mir wurde schlagartig klar, ich würde Deutschland mit Beginn des Rentenbezugs verlassen müssen. Genau 2 Jahre ist es her, da kam von der Rentenversicherungsanstalt dieser Schrieb hier. Sehr geehrte Frau Porthoff, Ihr Arbeitsleben neigt sich dem Ende zu, der Ruhestand pocht an die Tür. Demnächst erhalten Sie von uns das zurück, was Sie Ihr Leben lang eingezahlt haben. Ach, so schreck. Bei der Vorbereitung dieses neuen Lebensabschnittes wollen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dazu müssen wir zunächst wissen, was salopp gesagt in der Kasse ist. Die Rentenanstaltsfuzis haben auch dazu gelernt. Also jetzt können sie sogar schon salopp. Also weiter. Ihre gesetzlichen Rentenansprüche belaufen sich auf derzeit monatlich 1.536 Euro. Wenn Sie nicht über A weitere Nebeneinkünfte, Pensionen verfügen, die zusammen mit der Rente mehr als 2.800 Euro monatlich ergeben. Oder B, über Vermögenswerte verfügen in Form von Sparbriefen, Aktien, Immobilien, deren Wert am Stichtag 1. April mindestens 487.800 Euro darstellt. Oder C, über eine tragfähige Kombination aus A und B verfügen, die Sie im Internet unter www.bundesrentenanstalt.de mit dem Rentenrechner ermitteln können. Dann, dann würden in Ihrem Fall die Regelung des Gesetzpaketes zur Vermeidung von Altersarmut greifen. Das war der Kern. Das Greifen der Regelungen zur Vermeidung von Altersarmut. Und das bedeutet Abtransport, Abschiebung, Deutschland verlassen, also Koffer packen, Mädchen, zack, zack. Gut, ich will jetzt nicht so tun, als hätte sie mich das total überrascht. Ja. Also in meinem Fall war das ja irgendwie abzusehen. Und ehrlich gesagt, ich war auch gar nicht erstmal so unglücklich, sondern dachte, na super. Diesen Krampfladen hier verlassen. Ist das eine Strafe? Das Team der ausgelagerten Rentner-Resorts hat sich bewährt. Es funktioniert. Aber es hat einen strukturellen Nachteil. Die Rentner müssen am Anfang eine Fallpauschale bezahlen. Und von dieser bezahlen die Resorts die Kosten der Rentner. Also sie kriegen auch ein kleines Taschengeld. Sie werden ernährt, sie werden medizinisch versorgt. Aber der Nachteil besteht darin, dass die Resorts das grundsätzliche Interesse haben, dass der Rentner vielleicht nicht gerade ewig lebt, denn natürlich wird die Summe auf diese Weise verbraucht und kehrt sich auch ins Negative. Das ist aus Sicht der Resorts ein Anreiz, der auch zu negativen Handlungen führen könnte. Ich hätte ja kein schlechtes Leben. Wir hatten am Stadtrand so ein altes Haus, 30er Jahre. Garten drumherum. Schön. Landschaftsschutzgebiet, da durfte seit 40 Jahren nicht mehr gebaut werden. Und wenn ich im Bett lag, hatte ich das Flugloch der Bienen im Auge. Das hatte ich so konstruiert, dass ich zusehen konnte, wenn sie morgens zur Arbeit flogen und abends zurück in den Stock. Idee war, in schlechten Zeiten oder wenn ich auch mal sterben muss, kann ich auf das Flugloch gucken, Eingang und Ausgang. Verstehen Sie? Anfang und Ende, Alpha, Omega, Exitus. Dann hätte ich leichter Abschied nehmen können. Das war die Idee. Ja, nu. Der eine will auf Wolken schauen, der andere auf ein bestimmtes Bild, wieder ein anderer will eine Spritze. Ich wollte meine Bienen fliegen sehen. Katrin ist auch hier. Eine alte Freundin. Noch ein Bekannter? Ja, also im Ganzen sind wir mehr als 124 Stück, also Deutsche, die ihren Ruhestand hier verbringen. Na, eigentlich ist es nett. Nach der Pleite des Abschieds. Aber wir gehen uns komischerweise vollständig aus dem Weg. Hier. Ich habe Katrin vielleicht zweimal getroffen. Ja. Klar, man begegnet sich, sagt Hallo zu den Mahlzeiten oder. Und dann geht wieder jeder seiner Wege. Man hat ja die Menschen hier, so die Leute. Ich finde die ja nett. Darum gehe ich ja auch zum Chinesisch, weil ich gerne mich mit denen unterhalten möchte. Die meisten. Hallo! Die Susanne, ja? Wer ist das? Hartmut. Ja, die meisten, die gehen in ihr Zimmer und Tür zu. Und ja, er ist so ziemlich der Einzige, der irgendwann mal draußen ist. Chinesisch fängt gleich an. Was? Chinesisch fängt gleich an. Können wir zusammen hingehen? Heute nicht, wir müssen was besprechen hier. Blöd. Schwänz nicht. Heute doch. Ach so. Tschüss. Komm heute Nachmittag und sag, was wir gemacht haben. Ciao, Bella. Dann können wir zusammen nachholen. Ja. Ja. In Ordnung. Prima. Der nervt ein bisschen. Ja, aber er ist zauberhaft. Ja, die meisten, die gehen in ihr Zimmer und Tür zu und so. Ich weiß auch nicht, was die den ganzen Tag da drin machen. Ach, da sind wir ja wieder. Ja, sonst. Ich habe Poldi wiedergefunden. Poldi, ja. Beziehungsweise er mich. Ach so. Andersrum. Das war mein Klassenkamerad in der 3B. Ah. Wir sind gemeinsam zur Schule gegangen. Und dann Abitur gemacht und dann trennten sich die Wege. Da kommt der Kobold. Achtung! Ja, ja, ja, keine Angst, der tut nichts. Nein, nein, der macht nur sauber. Der tut nichts. Ich muss ihn lieben. Nee, das geht automatisch. Gar nicht beachten. Bis hoch. Ja, gut. Ja, wo waren wir? Poldi, Oldi. Er ist an einem Resort in Polen auf dem Land bei Zakopane. Und ich hier in Yunnan. Das ist ja die hinterletzte Provinz von China. Polen hätte ich mir nie im Leben leisten können. Das ist ja mit das Teuerste, was es gibt. Von zu Hause bleiben abgesehen. Ja, wir skypen. Ja? Naja. Poldi und ich, wir skypen wie die Verrückten. Wir schreiben Mails, schicken uns Files und Links und bis die Drähte glühen. Ach, das macht Spaß. Das macht Spaß. Schön. So. Hier wird ziemlich viel gekifft. Das wächst einem ja förmlich ins Maul. Hier, überall. Man müsste die Zähne schon sehr zusammenbeißen, um nicht irgendwann doch mal einen Joint dazwischen zu haben. Ja, wirklich. Vorsicht. Na, man geht mal raus, fliegt sich ein. So wie in Deutschland Brennnesseln. Ich habe 3 Stellen, die mir gelegentlich die Tüte füllen. Und dann musst du nur noch trocknen, fermentieren und fertig ist das Pfeifchen. Gestatten Sie, dass ich mir jetzt ein Pfeifchen mache? Ja, bitte, wenn Sie hinterher noch reden können, also... Holdi, holdi! Hallo, Bindern, wie geht's? Oh, na ja. Und du? Ich hab ja alles hier. Ich hab meine Bienen. Ja, und ich hab meine Tüte. Du kriegst dir die Birne zu und wirst alt, du. Bitte, wär nicht frech, ja. Außerdem gehirnzellenmäßig ist die Rechnung besser, wenn ich saufen tät. Blutbahnmäßig stehe ich besser da, meine Liebe. Wenn ich gelegentlich mal spüle, guck in die Fachliteratur. Du kannst ja kombinieren. Morgens eine Tüte oder abends Merlot? Ja, meine Liebe, also Ich wollte, ist egal. Ja? Möchtest du richtig alt werden, Gretchen? Allein nicht. Ach so, mit Begleiter. Ja. Du hast doch nicht. Ja, da rückt man ein Stückchen näher ran. So. Ach, komm näher. Ich meine ja, richtig, ist, nah, so. Ja, so. So? War dein Gebiss ist locker. So. Was nimmst denn du für eine Haftcreme? Ja. Also. Na ja, was denn? Du hast so große Töne gespuckt, nicht ich. Ja. Das ist auch mal frech. Ja, gut. Was raschelt denn da? Moment. Ist das in deinem Kopf? In der Mappe war alles drin. Ja, was denn für eine Mappe? Nein. Du bist gar nicht richtig bei mir, Poldi. So eine Mappe hier. War alles drin, schön abgeheftet. Und ich. Sag mal, tüdelst du? Ja. Ach, mein Schätzchen. Du hast so einen süßen Mund noch. Ach, Mann. Du hast den süßen Mund von. Ja, den nehme ich auch mit in die Kiste. Und jetzt nehme ich meinen Huck. Hm? Was ist das denn? Ein Knuddelkissen. Habt ihr keine Hacks? Hack? Na, Hack, das ist das Knuddelkissen. Habt ihr keine Hacks? Nee. Ja, wird empfohlen, wenn man mit den Enkelkindern telefoniert. Aha. Das hat so ein bisschen die Form eines Babys. Bisschen nach links. Ich also oben so ein großer Äumel, das ist der Kopf. Darunter 2 Stummel, die Arme. Winke. Und wenn du so richtig das an dich presst, dann hast du wirklich ein bisschen das Gefühl, dass du ein kleines Kind umarmt. Um Gottes Willen. Ne. Das ist ja widerlich. Und wenn du mit jemandem telefonierst, der auch einen Hack hat, kann dir oben dann hier an diese stumme Armchen drücken. Und dann vibriert der ganze Hack beim anderen. Warum denn? Ja, das ist schon ziemlich abgefahren. Das ist okay. Okay, findest du das? Ich finde das erbärmlich. Ja, ist ja gut. Wo ist die Mappe? Ja. Weg. Ja, also weg. Ich mache jetzt Schluss. Tschüss. Gretchen? Alle, geil, toll! Seid hier, lieb! Vor 7 Monaten bin ich hier angekommen. Mit Sack und Pack. Also mit praktisch nichts. Wenn man bedenkt, was ich vorher hatte. Eine kleine Ecke im Container durfte ich vollpacken, so 5 Kubik. Nur von dem anderen allen habe ich mich trennen müssen. Meine Kinder haben mich nicht zum Flughafen gebracht. Das hat sich natürlich entwickelt. Aber am Ende stehst du da am Flughafen mit deiner Freundin und die hat ihren ganzen Staat um sich rum, ihre Kinder, Enkelkinder, ihre Reinermacherfrau sogar, ein Nachbar war da, jemand vom Sportverein, richtiges Gewimmel und bei mir nothing. Mareike nicht, Bertram nicht, Moritz sowieso nicht. Wie heißt es? Eine Mutter kann 3 Kinder zum Flughafen bringen, aber nicht 3 Kinder, eine Mutter. Kurz fragen, also die Rentenreform zur Vermeidung von Altersarmut. Natürlich habe ich... Bitte. Also naja, ich finde es echt fies, dass jetzt alle Alten abgeschoben werden. Ja. Die Alten sind nämlich unser kulturelles Gedächtnis oder so und... Das komplett abzuschieben. Nee, finde ich auch. Das ist bestimmt nicht gut, oder? Abschieben wir jetzt auch. Bitte. Würde ich jetzt auch nicht mit übereinstimmen. Und die können ja auch noch so kleine Dienste leisten. So wie wir das ja auch tun. Ich meine, so Sachen wie Freiwilligenjahr zum Beispiel. Da können die auch ein bisschen mehr tun, da vielleicht Kinderbetreuung sich oder. Auch noch ein bisschen nützlich tun, vielleicht. So Leihoma. Ja. Kinderbetreuung. Betreutet wohnen. Oder regelmäßig Blutspenden oder so. Kann man immer gebrauchen. Blutspenden geht nicht wegen dem Blut. Das ist bei den Alten nicht so gut, glaube ich. Das ist zu dick oder trocken oder so. Also Quatsch. Ich möchte es nicht. Nee, finde ich nicht. Ihr Alter? Ich bin 22 Jahre jung. Vielen Dank. Hier guckt mich niemand schief an. Erstaunt. Gucken die Menschen. Haben wir eine extreme Neugierde. Das geht bis zum Gaffen. Ist auch nicht immer angenehm, aber allemal besser als der feindselige Blick von so einem durchtrainierten deutschen Schwerverdiener, ne? Ey, olle Kröte. Hoffentlich schieben sie dich beide in die Abstellkammer zum Sterben. Herein! Tag, Hartmut. Ni hao. Ni hao. Sie sind auch hier. Ich bin auch hier. Ja. Ja. Wieso auch? Wieso auch? Was ist auch? Ja, ich wollte mal fragen. Das klingt ja spannend. Fragen? Ob wir vielleicht zusammen was machen heute. Ach so. Ja. An was haben Sie denn gedacht? Was spielen? Oder was erzählen? Was hätten Sie da gedacht, was wir... Mal so kennenlernen. Verstehe. Schon länger hier? Ich war der 2. im Resort. Resort, Sie meinen Resort. Ja, ja. Hm. Im Heim hier. Und der 1? Wuster hieß er. Wuster, das ist ja auch... Entschuldigen Sie, wenn ich lache. Jetzt tot. Wenn ich lache. Der ist schon in der Wurst. Nicht wahr? Hm. Jetzt tot. Hm. Okay. Ich muss hier weitermachen. Ja, ja, ja. Ich setze mich mal dahin. Wie hier? Nee, da. Passt nicht so. Ach, passt. Jetzt nicht. Kommen Sie ein andermal wieder. Ja. Tschüss. Tschüss. Polly, Holly! Hallo, Bindern, wie geht's? Polly? Ja? Hast du den Film geguckt? Was für ein Film? Die Reportage. Habe ich dir vor einer Stunde gemailt. Nee. Da sollte ein altes Ehepaar abgeholt werden mit Rentnertransport. Und die sollten in ein Resort bei Hanoi. Wer will denn sowas sehen? Das wollten die beiden Alten aber nicht. Was? Und vor allem die Dörfler wollten das nicht. Und jetzt haben sie die irgendwie im Dorf versteckt. Ob will man sowas sehen? Guck doch mal, das ganze Dorf hat sich vor die gestellt. Die wollten nicht, dass die gehen. Die gehören zu uns. Die gehören dazu. Das ist auch. Ja. Warte mal. Ich schalte dir mal meinen Bildschirm frei. Guck mal, ja. Jetzt haben sie auch. Hm? Diese Aufstände sind das Ergebnis eines Prozesses, bei dem manche ausgeschlossen werden. Toll. Das ist da irre. Es gibt eine Versuchung seitens des Staats, seine Rechtmäßigkeit nicht auf seiner Gabe zu begründen, jeden einzubeziehen, sondern auf seiner Fähigkeit, die zu benennen, die nicht dazu gehören. Dann sagt man zu manchen Leuten, ihr seid hier nicht am richtigen Ort, ihr habt noch nicht einmal das Recht, hier zu sein. Also bleibt zu sagen, bleibt ruhig. Nachdem ich hier im Heim gelandet war. Guten Tag, Herr Lüthi. Hallo. Die mögen es nicht, wenn man sagt Heim. Hm. Es ist ja immerhin auch zertifiziert hier, oder nicht? Ja, sicher. Die wollen, dass sich der Begriff Resort einbürgert. Zertifiziertes Resort. Als wären wir hier eine Wellness-Einrichtung. Aber es ist ein Heim, ein Altersheim, Punkt. Ja. So, kaum war ich da, fing ich an rumzusurfen und lande schließlich bei der Frage, was ist eigentlich aus den anderen geworden? Ich google los, altepenela.de, Peter immer noch im Vorstand einer Agrargenossenschaft, Antje hat einen Platz in der Seniorenresidenz Unna Nord, Annegret, meine Freundin aus der 3B, ist in China und freut sich über Post. So, dachte ich, Gretchen, du kriegst von mir zu hören. Ich fand sie immer schon recht attraktiv. Sie mich leider nicht. Sie ist mit einem Cowboy abgezogen, von dem hat sie 3 Kinder, einen Haufen Schulden und dann die Scheidung. Tja. Zhang, Zhang, Zhang. Zhang, Zhang, Zhang, Zhang, Zhang, Zhang. Zhang, Zhang, Zhang, Zhang, Zhang. Erster Ton, gleichbleibend. Zhang, Zhang. Erster Ton, gleichbleibend. Gleichbleibend. Zhang, Zhang. Zhang. Hau. Sehr gut. Naja, eine Angst hat mich schon immer gequält, ob ich diesen Zwangsbetrag von 487.800 erreiche und zu Hause bei Klaus und den Bienen bleiben kann. Das hat mich immer gequält. Da wären Sie am liebsten geblieben. Ja. Zhang, Zhang, Zhang. Aber was heißt denn nun Zhang? Zhang, das kann heißen öffnen, spannen, aufstellen, vergrößern, Stück, Kapitel, Ordnung, Stempel, Abzeichen, klar, deutlich, Vater des Ehemanns, Wasserreh, Jadertäfelchen, Kampferbaum, Kuchenschabe. Ist das normal? Ja, normal. Donnerwetter. Das ist ganz normal. Wahnsinn. So, jetzt weiter 34 oben. Das Huhn schlachten, um die Affen einzuschüchtern. Sha, ji, jing, ho. Sha, ji, hi, jing, ho. Ho. Ja. Sing ho. Affe tot. Sing ho. Affen einschüchtern. Affe einschüchtern. Sing ho. Ja. Mehr Feuer. Sha hi ya ho. Sha ji jing ho. Sha ji jing ho. 对, 很好. Sha ji jing ho. 很好. 啊, 很好. Sha ji jing ho. 对, 就这样, 很好. Danke. Mittagessen. Sein Jahr Rüntu, Gaudiu Tiana. dann gab's diesen Moment der Klarheit. Ja. Ich dachte, ich muss mich übergeben. Mir war so übel. Immerhin hatte ich Bienen in Deutschland. Sind die so wichtig? Nicht alleine, aber das Häuschen, mein Sohn. Ich habe mir ja was aufgebaut. Und dann die Krankenkasse. Ich habe die nichts gekostet. Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, dass Sie... Ich hatte keine großen OPs. Das ärgert mich, dass da überhaupt kein Unterschied gemacht wird. Nicht? Ja. Ich hatte ja nichts. Ich hatte ja einmal hier ein bisschen Schnippelschnappel an der Prostata. Das war die einzige OP. Keine Medikamente, kein Skiunfall, keine Reha-Klinik. Und dann sagt die Frau von der Rentenanstalt, darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass alles erst kommt. Ja, na klar, das kann natürlich keiner vorhersagen, was kommt. Kann ja sein, dass mich irgendwann ein Alzheimer packt. Nicht? Oder dass ich jahrelang auf dem Rücken liege in irgendeinem Bett. Bettlägerigkeit und Siechtum, grüner Star. Das kann ja keiner wissen. Was tun Sie jetzt, um gesund zu bleiben? Ich skype und ich gucke meinen Bienen zu. Der Friseur ist da drüben. Ach so. Ni hao. Ni hao. Hier ist immer viel los, ja. Hauptsächlich wegen Skypen. Man will ja gut aussehen. Ne? Und nicht irgendwie runtergekommen oder so. Sitzen die Leute immer hier, bevor sie mit ihren Kindern skypen? Das ist ja echt auffällig. Ne? Die machen sich schön zum Telefonieren. Das war ja doch früher so, dass man zumindest, wenn man sich einen Kuss gegeben hatte. Da ist sie. Das ist ernst. Da rumläuft ja die, um die Automaten neu zu befüllen mit Lösungsmitteln und Farbtönen und Pigmenten. Also keine Ahnung, was sie da alles reinhauen. Ja. Und dann legt man sich hier in so eine Liege. Und da kommt die rechte Hand rein. Hier die linke. Und jetzt entspannen Sie sich. Entspannen. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Geht das so, nicht? Herrlich, ja. Fertig. Nagelpflege, Nagelbett, feilen, polieren, Lack. Herr Ludwig, Stichwort Wintertraube. Wie haben Sie es geschafft, Ihre kleinen Freundin hierher zu lassen? Das war knifflig. Denn weder hatte ich Vertrauen in den offiziellen Weg über Anlage 5. Das ist jetzt eher so für Katzen oder für Hunde oder so. Ja, ja. Noch wollte ich der Firma das Geld in den Rachen schmeißen, die die Abwicklung macht und bei Anmeldung eines Haustiers nochmal so richtig zulangt. Und wie haben Sie das gemacht? Ja, wir haben ein Apparat gebaut, mein Sohn und ich. Ein Apparat, der die Bienen auf 4 Grad runterkühlt. Mhm. Dann fangen sie an, eine Traube zu bilden, um sich gegen die Kälte zu schützen. Die 4 Grad kalten Bienen wandern langsam nach innen zum Zentrum dieser Traube, wo 25 Grad herrschen. Und diese auf 25 Grad aufgeheizten Bienen wandern nach außen, woher die 4 Grad kalte Biene sozusagen gerade kommt. Und so haben wir eine ständige Rotation. Verstehe. Und keine dieser Bienen erfriert. Das Problem ist bloß, wenn der Transport sich um 2 bis 3 Tage verzögert hätte, wären die Akkus schlapp gewesen, hätten nicht mehr diese Kälte von 4 Grad herstellen können und meine Tiere... Die wären aufgewacht. Natürlich, wären aufgewacht, hätten zu viel Energie verbraucht und wären dahingeschieden. Aber es hat geklappt, wir hatten Glück. Wenn Sie jetzt noch hier rüberkommen, und jetzt nehmen Sie mal das Fernglas bitte, zwischen den Wipfeln der Kiefer, so ein bisschen mehr nach rechts, Richtung Horizont schauen. So? Ja, dann sehen Sie da hinten, wo das Feld endet und dieser Streifen mit Busch beginnt, ein Gewimmel in der Luft. Etwas seitlich von der Tanne? Das sind sie. Da flirrt sie richtig. Ja, da stehen meine Bienen. Wahnsinn. Es war ein unhaltbarer Zustand. Man kam in die Krankenhäuser rein, alles voll mit Klappergerüsten, Kreisen, die nur noch 2 Wochen zu leben hatten. An denen wurde rumoperiert. Da waren die Operationssäle rund um die Uhr in Betrieb. Da wurde hier mal eine Linse reingelasert, da ein Titan, Kugelgelenk oder was weiß ich, ein Herzschrittmacher, eine Hirnprothese oder Hirnschrittmacher, was sie wollen, ja. Und da konnte es natürlich vorkommen, dass in so eine Oma, die in ihrem ganzen Leben nicht mehr als 150.000 verdient hat, dass in die 1 Million versenkt wurde. Ja? 1 Million, Mann, krank. Ja, krank. Also ich finde es echt geil, dass also die Rentner jetzt von der Straße weg sind, weil, also... Es ist praktisch wie eine Wiedergeburt der Stadt, der Urbanität. Es ist großartig, ein ganz neues Erlebnis dieser Stadt. Danke sehr. Belasten tun die uns schon, ne? Also, naja, manchmal versucht man, manchen helfen zu wollen. Die sind dann total, brüllen einen an. Ich meine, dass die auf jeden Fall weg sind. Das bezahlen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Jeder Einzelne zahlt mit seinen Steuern für diese Penner, die einfach zu krank oder zu geizig oder zu egoistisch waren, für später vorzusorgen und was zurückzulegen oder die einfach gedacht haben, die Zeche zahlt schon ein anderer Depp. Ich mach mir jetzt einen schönen Lenk. Danke. Hallo. Hallo. Hallo, Oma. Hallo, mein Kleines. Wie geht es dir? Gut. Mach doch mal das Video an. Ja, ich will dich sehen. Nee, Oma, ja, ich bin gerade auf dem Sprung in die Uni. Wir sprechen andermal, okay? Ja, wie du meinst. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Zack. Da wusste ich, das reicht nicht für einen Lebensabend in Deutschland. Dann kriegte mein Sohn das Spitze und meinte, Papa, du gehst so weit weg, zu weit. Und gab mir den Rest dazu für Polen. Schön. Hallortag. Hallortag. Heute putzen. Ja, unterm Bett auch, bitte. Bisschen sauberer als gestern. Ich habe gestern hier dicke Wollmäuse. Du kennst Wollmäuse? Ja, weil du nicht putzt. Hallo. Grüß Gott. Ja. Die versteht gar nichts. Ich verstehe alles. Verstehen Sie auch, unter Bett zu wischen? Hallo. Verstehen Sie mich? Ja, ja. Kriechen Sie unter das Bett? Unter das Bett kriechen Sie. Mit Stockwischer. Lieber Mann, das muss ich mir jeden Tag anhören. Jeden Tag. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzespaketes vom 9. August und den darin enthaltenen Garantien eines Mindeststandards im Alter gehört das Bild des einsamen, verlotterten Rentners, der Pfandflaschen suchend durch unsere Städte geistert, der Vergangenheit an. Fortan verbringen ca. 70% aller über 70-Jährigen den Lebensabend in zertifizierten Resorts, entweder in Übersee oder bei etwas besser gestellten Rentiers in europäischen Randlagen. In kurzer Zeit hat dieses System bewiesen, was es kann. Die finanzielle Situation der Kranken- und Sozialkassen hat sich sprung. Auch für alle Menschen richtig, denn wir können uns in einem Hochlohnland die einfachen Tätigkeiten der Pflege nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass private Institutionen, die diese Masse der Rentner pflegen und verwalten, dass diese natürlich dazu neigen, Kosten zu sparen und an der Lebenszeit der Menschen dort zu drehen. Das ist der strukturelle Nachteil. Das Straßenbild hat sich gewandelt. Einziger Wermutstropfen ist die zweifelhafte Qualität einiger weniger Einrichtungen, in denen Rentner auffällig oft unterdurchschnittlich alt werden. Ja? Hallo, Polly. Hallo. Wir haben heute intelligente Wäsche bekommen. Ach du Schreck, ihr Armen. Weißt du, was intelligente Wäsche ist? Nee. Wieso sagst du dann, wir Armen? Komm, das war nicht so gemeint. Das die Wäsche sagt, wann du wechseln musst. Hast mich gehört? Ja. Zum Beispiel, wenn einer einpieselt, kriegt die Ressortleitung so ein Durchnässchen, so ein Zeichen. So. Das ist ja der Hammer. Siehst du? Ja. Haben Sie wieder was ausgetüftelt, ich gelesen, was? Gretchen. Scheiße, was? Gretchen? Ja. Ja. Ach, ich fühle mich nicht. Fühle mich auch manchmal nicht. Ich möchte gerne mal ein Bier trinken. Ein Eckbier. In einer Eckkneipe. Verstehst du? Mhm. Ich möchte zum Kiosk gehen, eine Zeitung kaufen und mich ärgern, dass sie schon wieder ausverkauft ist. Ja. Ich glaube, ich halte es nicht mehr aus. Ach was. Natürlich hältst du das aus. Ich möchte einen Blumenladen mit einer Wasserstoffblondine drin, die ungeschickt Blumen zusammenknotet. Und ich möchte, dass nur die Bäckerei sonntags offen sind. Ich möchte wieder mal mit mir auf Pfandflaschenjagd gehen. Außerdem habe ich so eine Stelle am Rücken, da juckt's und ich möchte nicht immer nur zum Türrahmen gehen. Aber da gibt's auch diese langen, diese Händchen, die mit dem... Das macht mich traurig. Hör auf. Ich kann nicht. Wie spät ist es bei euch? Gleich Mitternacht. Gretchen, um diese Zeit darfst du keine solchen lumpigen Gedanken dulden. Das, was ist denn daran lumpig? Das frisst einen auf. Das zernagt dich in der Nacht. Noch im Schlaf. Ja, vielleicht. Das ist nur, du bist so weit weg. Was? Also jetzt mach mal einen Punkt. Früher hast du dein Leben auch ohne mich zugebracht und dabei nicht das Gefühl, dass da was fehlte. Ich dachte auch nicht, dass du meine große Liebe bist. Wir waren eine hanebüchene Selbsttäuschung. Simpoldi. Was? Du bist mein Trost. Ja. Können wir das Skype anlassen? Die Verbindung? Ja? Und? Ich kann es laufen lassen, zumindest den Ton. Ach so, wir lassen es an. Mhm. Klar. Dann könnte ich dich rufen. Ach so. Wir lassen es an. Gute Nacht. Schlaf gut, Gretchen. Du auch. Gute Nacht. Heidi? Hallo. Gute Nacht. Nacht. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Finanzchef einer solchen Einrichtung. Ja? Dann ist es ja klar, dass die Rendite dieser Einrichtung mit der längeren Lebenszeit Ihrer Kunden sinkt. Das heißt, der Finanzchef ist derjenige, der kein Interesse daran hat, dass die Lebenszeit möglichst lang ist. Er sagt dann zu seinem Marketingchef, mein Lieber, unsere Rendite ist jetzt gerade schon auf Null abgesunken, weil ihr das so tüchtig gemacht habt, dass die Leute leider immer älter werden. Darüber müssen wir mal sprechen. Ja, darüber müssen wir mal sprechen. Also haben wir spezielle Mitarbeiter in unserer Gesellschaft, die versuchen, die unterschiedlichen Interessen in einen gewissen Ausgleich zu bringen, die also durch die Anlagen gehen, sich freundlich mit unseren Kunden unterhalten. Und das verursacht natürlich ein gewisses Unbehagen. Ja? Hallo, Poldi. Hallo, mein Gretchen. Schön, dich zu sehen. Ich war auch beim Friseur. Ja, das habe ich gesehen. Schön. Was machst du? Ich denke, na, wie du mich rettest? Nee, ich hatte Besuch von der Resortleitung. Hier ist schon dunkel. Schlafenszeit bei euch ist ja... Ist früher bei uns. Hier ist es schon dunkel. Was ist mit dir, Gretchen? Du siehst so... Mach mir so Gedanken. Wer begräbt mich eigentlich? Bist du noch da? Was soll denn das jetzt? Bist du des Wahnsinns? Da werde ich aber wohl fragen dürfen, wer eigentlich an meinem Grab steht. Wo das hinkommt überhaupt? Ich habe dir schon mal gesagt, abends keine tristen Gedanken. Absolut keine. Mann, sowas. Ich finde das unmöglich. Ich könnte hier... Scheiße, ich rede nicht mehr mit dir. Tschüss. Ich brauche jetzt erstmal Wasser. Was ist denn das verdammte Wasser? Mein Bein. Hier war doch immer ein... Hallo, Hilfe! Merde! Hilfe! Fritz! Hallo, Nechert. Ruf Hotline. Wie geht es dir? Ruf Hotline. Dienst, Schwein, oder Dienstmerkmal, Schwein, nicht vorhanden. Hotline, nicht Schwein. Versuch's nochmal, Annegret. Vielleicht klappt... Presse! Du, was sagt man aber nicht? Ist da jemand? Hallo? Ni hao? Hallo, Annegret. Schimmerin! Was? Hallo, Annegret! Kann ich reinkommen? Sind Sie's, Hartmut? Kommen Sie schnell, Hartmut, ich bin hingefallen! Was? Holen Sie Hilfe, bitte! Was? Hat Sie verstanden, Annegret? Was haben Sie gesagt? Junge, Junge! Sie haben die Tür eingetreten. Niau. Ich dachte, Sie sind vielleicht in Schwierigkeiten. Ja, Sie sind völlig durchgedreht. Da ist auch Blut. Ach, ich bin irgendwie beim Fallen irgendwo reingesiegelt. Sie sind mein Retter. Helmut, kommen Sie, helfen Sie mir hoch, bitte. Ist egal, wie irgendein Mut ist. Ja. So. Au. Also, bitte. Gleich ein bisschen. So. Ja. So. Und was machen wir jetzt? Lebensabend in Übersee von Hermann Bohlen mit Christina Schon, Ulrich Pleitgen, Harald Hargard, Marlena Ebert, Daniel Abidi, Fang Yu, Mira Patecke, Markus Petersen, Christoph Bohlen, André Zantoff, Christoph Gawinder, Stefan Rieblinger, Melanie Mohammed, Mandy Hutzki, Britta Steffenhagen, Sabine Tambrea, Yuka Yanagihara, Marielle Jana Subka und Eckhard Röhlke. Technische Realisation Jean Schimschek, Regie Assistent Christoph Richter und Risa Schomburg. Regie Judith Lorenz und Hermann Bohlen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014.